16. Brief. Geist und Materie sind eins in der Weltseele. Liebe Vanessa, das Ergebnis meines letzten Briefes war, dass Geist und Materie komplementäre Aspekte der einen Wirklichkeit sind. Man darf demnach erwarten, dass diese tiefere Ebene aus der Richtung des Geistes oder der Psyche ebenso zu erreichen ist wie von der Materie her. Darüber möchte ich heute ein wenig schreiben. Vielleicht wird dir dabei noch etwas deutlicher, wie persönlich, wie nah unsere Erfahrung die Ganzheit eigentlich ist. Ich möchte dir von der Arbeit Carl Gustav Jungs und einiger neuerer Vertreter der Jungschen Tradition erzählen. Das sind insbesondere James Hillman, Marie-Louise von Franz und Robert Sardello. Fangen wir mit C.G. Jung an. Jung war ein jüngerer Kollege Sigmund Freuds und Freud war, zumindest im modernen Westen, der Erste, der die Wirksamkeit eines psychischen Geschehens erkannte, das unser Verhalten beeinflusst, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Kurz, er gilt als Entdecker des Unbewussten. Ich sage ausdrücklich im modernen Westen, denn Freud als den Entdecker des Unbewussten hinzustellen, wäre genauso unsinnig, als würde man Kolumbus als den Entdecker Amerikas bezeichnen. Natürlich ist die Existenz nicht bewusster geistiger Prozesse seit Jahrtausenden bekannt gewesen, insbesondere in östlichen Traditionen wie dem Daoismus und Buddhismus. Freuds Wiederentdeckung des Unbewussten fand im Umfeld des modernen Materialismus statt. Da aller Geist von der Welt abgezogen und dem individuellen Gehirn zugesprochen worden war, konnte es nicht ausbleiben, dass irgendwann tiefere Schichten des Geistes wiederentdeckt wurden. Und da Geist nur noch als individueller Menschengeist vorkam, konnten die tieferen Schichten, die eigentlich Weltgeist oder Weltseele sind, auch nur im Menschen wieder aufgefunden werden. Genau das tat Freud. Für Freud war das Unbewusste der Hort unterdrückter und verdrängter Instinkte oder Triebe, insbesondere des Geschlechtstriebs und dessen, was er den Todestrieb nannte. Aus der Sicht des Bewussten, des Ich, war dieses Unbewusste eine reine Bedrohung. Und genau in diesem Punkt verweigerte Jung seinen Lehrer Freud die Gefolgschaft. Er erkannte, dass das Unbewusste viel tiefer reichte, als Freud zuzugeben bereit war. Das Unbewusste enthielt nämlich, wie Jung entdeckte, nicht nur verdrängte Triebe, sondern auch einen gewaltigen positiven Drang nach psychischer Entwicklung und wahrer Ganzheit. Nach Jung besitzen wir nicht nur eine persönliche, individuelle Psyche, sondern haben darüber hinaus Zugang zu einer allen Menschen, aller Kulturen gemeinsamen psychischen Ebene. Diese Ebene nannte er das kollektive Unbewusste. Zunächst scheint Jung angenommen zu haben, dieses kollektive Unbewusste sei auch in der individuellen Psyche angesiedelt. Den kollektiven Aspekt dachte er sich als erblich, aber doch zum Individuum gehörend. Später erkannte er, dass das kollektive Unbewusste so nicht zu lokalisieren und nicht zu individualisieren war, sondern wir alle aus demselben kollektiven Unbewussten schöpfen. Wir dürfen uns das kollektive Unbewusste oder die Psyche und natürlich auch das Ich nicht als Dinge denken. Es handelt sich eher um dynamische Energieprozesse. Erinnere dich an die Mi'kmaq, deren Sprache nur Verben und keine Substantive besitzt. Diese Prozesse oder Energiemuster haben ihren Ort im Falle des Ich, im individuellen Körper und im Falle des kollektiven Unbewussten im Weltkörper. Das kollektive Unbewusste ist schwer zu begreifen für Menschen, die gern in festgelegten Kategorien denken, hier insbesondere in den Kategorien subjektiv und objektiv. Ist das kollektive Unbewusste etwas Subjektives oder etwas Objektives? Nur in unserem Kopf oder da draußen? Für das westliche Denken kann es nur das eine oder das andere sein. Doch das kollektive Unbewusste ist nichts Objekthaftes, denn jeder Mensch empfindet es als mit der individuellen Psyche zusammenhängend. Schließlich kann es ja auch jeder entdecken, der den von Jung vorgezeichneten Weg geht und tief in die individuelle Psyche eindringt. Andererseits kann das kollektive Unbewusste, eben weil es kollektiv ist, auch nicht bloß subjektiv sein. Es ist uns allen gemeinsam, und während das persönliche Unbewusste eng mit dem Körper der Person verbunden ist, kann man als den Körper, dem das kollektive Unbewusste angehört, die ganze Welt bezeichnen.